Wilfried Hillers Schöpfung, ein klingendes Mosaik, steht am Anfang. Das Werk hat 6 Teile: Urwirbel, Licht und Finsternis, Schöpfungsmosaik, Brunnen des Lebens, das Tor und Epilog, das Geheimnis. 2021 entstand diese Aufnahme in der Kirche St. Sebald in Nürnberg. Mit dem Vokalensemble Sinfonica. Johannes Euler, Countertenor, Daniel Schreiber und Henning Jensen, Tenor, Michael Mantai, Bassbariton und Florian Drechsel, Bass. Wir hören das Percussion-Ensemble Dramaturgia. Das sind Takuya Taniguchi, Thomas Sporrer und Karl Amadeus Hiller. Die weiteren Musiker sind Franziska Strohmeier, Violine, Irmgard Gorsawski, Harfe und Berno Scharpf, Celesta. Ihr zahl und wir zahlt. Thank you. In dir ruhen der

David und Bathseba, Dido und Aeneas, Laila und Majnun, Philemon und Baucis, Romeo und Julia, Orpheus und Eurydike, Dushyanta und Shakuntala, Abela und Eloise, Narziss und Echo, Shlomo und Shulamit, Johannes und? Und? Fruchtet und mehret euch und füllet die Erde und zum Geschenk gab ich sie euch. Bemächtigt euch ihrer. Thank you. Was ist der Mensch, dass du seine gedenkst? Ließ es ihm ein Geringes nur mangeln? Göttlich zu sein, krönt es ihn mit Geschrei mir sein Wille. Schöpfung, ein klingendes Mosaik von Wilfried Hiller. Mit den Sinfonikern, dem Ensemble Dramaturgia sowie Franziska Strohmeier Violine, Irmgard Gorsawski Harfe und Benno Scharpf Celesta. Eine Klangszene von Cornelius Hummel steht jetzt auf dem Programm, gespielt vom Mutare-Ensemble. Susanne Müller-Hornbach, Bernhard Spranger und Matthias Lorenz Violoncello, Walter Reiter Schlagzeug. Thank you. Thank you. Das Mutare-Ensemble war das, in einer Aufnahme von 1989, mit der Klangszene für drei Violoncelli und Schlagzeug von Cornelius Hummel. Concerto Bavarese auf Bayern 2. Sessanta Corde ist der Titel der folgenden Suite von Kurt Brüggemann. Sie wird für uns gespielt von den Münchner Philharmonikern, Leitung Kurt Striegler. Thank you. Thank you. Thank you. Die Suite 60 Akkorde von Kurt Brüggemann in einer Einspielung von 1956 mit den Münchner Philharmonikern. Dirigent war Kurt Striegler. Alfred Grant Goodman ist unser nächster Komponist. Seine Sinfonietta für Orchester wird gespielt von den Bamberger Symphonikern. Die Leitung hat Rudolf Albert. Thank you. Bamberger Symphoniker spielten unter Leitung von Rudolf Albert die Sinfonietta für Orchester von Alfred Grant Goodman. Eine Aufnahme aus dem Jahr 1964. Und damit noch einmal zurück zu Wilfried Hiller. Aus seinem Trödelmarkt der Träume hören wir noch den Kreisel mit Elisabeth Woska als Schaubudensängerin sowie Gudrun Haag Harfe, Wolfgang Haag Flöte und Wilfried Hiller Celesta. Es wollt ein Kreisel tanzen gehen auf einem Spielzeugfeste. Doch konnte er sich nur um sich selber drehen, das verdross die anderen Gäste. Nun tanz doch mit anderen einmal, du Wicht, sagte ein Bär, ein Goldgelber. Doch das gerade konnte er nicht, er tanzte nur um sich selber. Er kreiselte weiter und schloss daraus, es drehe sich alles um ihn. Da warfen die Gäste ihn einfach hinaus, was ihm ganz unverständlich schien. Es hat sich wohl um etwas anderes gedreht als um mich, sprach er schließlich mit Trauern. Doch diese Einsicht kam leider zu spät und ganz nutzlos blieb sein Bedauern. Denn ein Kreisel mag er auch manches verstehen, kann sich immer nur um sich selber drehen. Denn ein Kreisel mag er auch manches verstehen, kann sich immer nur um sich selber dreht. Der Kreisel aus dem Trödelmarkt der Träume von Wilfried Hiller. Mit Elisabeth Woska als Schaubudensängerin, Gudrun Haag Harfe, Wolfgang Haag Flöte und Wilfried Hiller Celesta.